Hallo, hier ist der Robby. Willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Ihr bekommt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt und die es zu erraten gilt. Viel Vergnügen! Erstmal herzlichen Dank, Robby, für das nette Intro. Und ein weiterer Dank geht raus, abermals an Stefan, die uns nicht nur eine Kassette und Leckereien um Weihnachten rum hat zukommen lassen, sondern auch eine ausgearbeitete Folge von A. Und da lege ich gleich mit Hinweis Nummer 1 los. Und die lautet: Ich wurde am 9. November 1934 in Brooklyn, New York, als erstes von 2 Kindern, eines Kleidermachers und einer Hausfrau geboren. Ich starb am 20. September 1996 nach langem Kampf gegen Myelodysplasie. Das ist eine Störung der Blutbildung im Knochenmark an eine Lungenentzündung. Ach, jetzt darf man? Wie der Philipp halt einfach stundenlang niemanden zu Wort kommen lässt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung. Und jetzt kann man nicht mal mehr Kurt Cobain sagen, das ist irgendwie auch doof. Wir brauchen eine neue Person, nach der wir jedes Mal raten. Wen gäbe es denn so, den man da irgendwie so dauermäßig raten könnte? Das geht jetzt nicht so auf Kommando. Das muss ich organisch über die Zeit etablieren. Das muss ich einfach richtig anfühlen. Also Heinz Schenk oder so. Heinz Schenk spielt auch mit bei Kein Pardon. Ich weiß. Ist Heinz Schenk tot? Lebt denn? Ich weiß es gar nicht. Oh je, da übersteuert er aber. Hinweis 2. Als ich 4 Jahre alt war, nahmen meine Eltern mich mit auf die Weltausstellung in New York mit. Das habe ich damals als entscheidendes Ereignis in meinem Leben angesehen. Zitat: Die Welt hielt schlicht Wunder bereit, die ich nicht hätte erahnen können. Ich war dort auch Zeuge eines der am meisten propagierten Ereignisse der Weltausstellung, dem Vergraben einer Zeitkapsel. Diese Idee hat mich wirklich begeistert. Als Erwachsener haben meine Kollegen und ich schließlich ähnliche Zeitkapseln erschaffen. Der hat sich ganz schön gewählt ausgedrückt für einen 4-Jährigen. Touché, das gefällt mir. No lo sé. Keine Ahnung. Aber auch coole Eltern, die sagen, komm, wir nehmen mal das Kind mit zur Weltausstellung. Wo wurde der geboren? In Brooklyn, New York. Ach so. Aber dann war es ja nicht weit. Nee, weit war es nicht. Aber der ganze Trubel, der da unterwegs war. Ja, wahrscheinlich hatten sie keinen Babysitter. Sie mussten den Balk halt mitnehmen. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es auch bunt und ich glaube spannend. Das Balk. Tut mir leid, Dominik. Ich hatte einmal die Chance, dich quasi zu korrigieren. Ja, das ist immer so, wenn man... sofort. Ja, ich hatte ein anderes Wort noch im Kopf und habe dann schnell gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Und wie das halt so ist. Ah. Und wenn ihr jetzt denkt, als 4-Jähriger kann er sich gut ausdrücken, dann wartet mal auf Hinweis Nummer 3. Schon als 5-Jähriger bekam ich meinen ersten Bibliotheksausweis und besorgte mir Bücher über Sterne, denn meine Eltern konnten mir meine Fragen darüber nicht hinreichend beantworten. Ich war eigentlich an allen naturwissenschaftlichen Dingen interessiert, liebte aber auch Science Fiction. So kristallisierte sich das Weltall als Schwerpunktthema meines Lebens heraus. Gene Roddenberry. Nein, aber eine schöne Idee. Vermutlich sind wir also bei einem Science-Fiction-Autor. Weiß ich nicht. Behaupte ich jetzt einfach. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ach, schön. Hinweis 4. Noch in der Highschool nahm ich an einem Essay-Wettbewerb teil, bei dem ich ein höchst kontroverses Thema wählte. Ob Kontakt mit höheren Lebensformen auf anderen Planeten für die Menschen ähnlich desaströs enden könnte, wie der erste Kontakt von amerikanischen Ureinwohnern mit Europäern. Ich gewann den ersten Preis. Und wie ist die Antwort auf die Frage? Vielleicht. Vielleicht. Das hängt davon ab. It depends. Aber da gibt es ja bis heute tatsächlich so ausgearbeitete Theorien, die sagen, wenn wir auf eine Lebensform treffen, die im Weltall unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass sie so weit entwickelt sind, dass sie uns eher so wahrnehmen wie so ein paar Bakterien und nicht besonders kontaktwürdig. Was halt auch ein bisschen gruselig sein könnte, weil, man, wenn die vorbeikommen und sagen, huch, Eisen und Wasser, das können wir mal brauchen, schwuppdiwupp, ja, wird er mal als abgezogen. Aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn das passiert. Würde dich nicht wundern? Ja, ne, also diese ganzen romantisch verklärten Begegnungen aus irgendwelchen Filmen, so, das kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann wie zum Beispiel besser vorstellen. Romantisch verklärt. Ja, wie zum Beispiel Mars Attacks. Ja, genau. Ich kann mir viel besser vorstellen, dass einfach jemand herkommt und uns platt macht. So, ohne groß, dass wir dem was entgegenzusetzen hätten. Ja, wir hätten ja auch die Frage, warum. Also sozusagen, warum er es platt machen sollte, ne? Ja, warum haut man auf Fliegen, die an einem vorbeifliegen? Reflex. Naja, aber, ach so. Ja, aber ich hätte jetzt eher gesagt, weil die wirklich stören oder irgendwas tun. Irgendwie die Menschheit dümpelt ja irgendwie so ein bisschen auf der Erde rum. Und also jetzt wird es ganz schön deprimierend, wenn ich ehrlich bin. Können wir bitte weitermachen. Na gut, dann etwas Positiveres. Hinweis 5. Mit 16 Jahren wurde ich an der University of Chicago angenommen. Im Grundstudium schrieb ich mit dem Physik-Co-Chemiker Harold Urey, das ist der mit dem Ursuppenexperiment, an einer Arbeit über die Ursprünge des Lebens. Nach meinem Master of Science in Physik promovierte ich 1960 bei Gerard Peter Cooper, also K-U-I-P-E-R, in Astronomie und Astrophysik. Meine Arbeit trug den Titel Physikalische Studien von Planeten. Schon wieder so ein Sterngucker. Clark Cable. Clark Cable? Cable. Clark Kent. Nein, Clark Kent. Ja, der hat Erfahrung mit anderen Planeten. Aus erster Hand, würde ich sagen. Ich finde diese Comics so witzig, wo quasi auf einem, also wie Clark Kent im Facebook erscheint und dann, oder im iPhone oder was. Ja! Der Algorithmus über sein Gesicht drüber gegangen ist und Superman erkennt. Fand ich super. Ja, und Lois Lane sitzt vorm Rechnern so ein. Ja, genau. Sie taggten in der Person hier Superman. Meinten sie, wie heißt der? Clark Kent. Clark Kent, danke. Großartig. Ja, super gut. Das war, glaube ich, auf der CT-Schlagseite. Das kann gut sein. Ich habe mich, und das ist Hinweis Nummer 6, 1959 um ein Stipendium an der Uni Berkeley beworben und in dieser Bewerbung die Titel zweier eigentlich als geheim eingestufter wissenschaftliche Papiere verraten. Ups. Es ging nämlich um das Projekt A119, an dem ich beteiligt war, welches zum Ziel hatte, Nuklearbomben auf dem Mond zu zünden. Vergleiche A-Folge mit Edward Teller. Also, wieder so wer eine. Zündet Nuklearbomben auf dem Mond? Die Nazis. Warum? Die wohnen doch da, hätte ich gedacht. Naja, die machen da die Experimentier da. Mein Kopf ist so leer heute. Keine Ahnung. Ich kann mir gerade überhaupt niemanden vorstellen. Also, da bin ich auch ganz schlecht, was das angeht. Kein Problem. Vielleicht hilft euch Hinweis Nummer 7 etwas. Der Biochemiker und Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat einmal gesagt, dass er nur zwei Menschen getroffen habe, die er für klüger hielt als sich selbst. Einer davon war ich. Und der andere? Das wüsste ich jetzt gerade auch gern. Den anderen habe ich im Spiegel gesehen. Hm. Oder vielleicht sowas wie meine Frau. Meinst du, das war so ein Schleimer? Das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Der Asimov nicht. Meinst du? Der nicht. Der war eher ein Assi. Hinweis 8. Man sagt, ich habe den Welt für die Exobiologie. Man sagt, ich habe die oh, was ein Quatsch. Man sagt, ich habe den Weg für die Exobiologie sowie die Suche nach außerirdischer Intelligenz bereitet. Stichwort das SETI-Projekt. Das habe ich bei Civilization immer erforscht. Oh, stimmt. Und ich muss auch gestehen, ich habe in den 90er Jahren ab und zu mal meinen Rechner auch für dieses CT at Home rechnen lassen. Das habe ich auch. Gibt es das noch? Ich glaube. Ich glaube ja, aber im Moment geht eher, wie heißt dieses Folding at Home, wo es dann ja, um so Proteinketten. Krebsforschung und so. Genau. Nee. Ah, ja, genau. Ja, doch, so DNA-Analyse und Krebsforschung. Ich glaube, es ist irgendwie Proteinketten und Krebs. Ja. Aber das ist auch schon lang her. Auch hier, vielleicht hilft uns ja der Steffa aus als Biologin. Hinweis 9. Manche Leute sagen, ich war einer der größten Wissenschaftskommunikatoren meiner Zeit. Ich wollte den Menschen Wissenschaft und kritisches Denken nahebringen. Die mehrfach ausgezeichnete Fernsehserie Unser Kosmos habe ich geschrieben und moderiert. Darüber hinaus war ich Autor vieler Sachbücher über das Weltall, aber auch über einen hypothetischen Atomkrieg und den darauffolgenden nuklearen Winter. Ja, das ist wie so oft. Man müsste das eigentlich wissen. Tut es aber nicht. Aber man weiß es jetzt, sobald die Lösung kommt. Mein Kopf ist komplett leer. Ich nehme noch einen Schluck. Lass es dir schmecken. Ich glaube, du musst uns erlösen, Philipp. Wir werden nicht draufkommen. Hinweis 10. Ich war von Anfang an am US-amerikanischen Weltraumprogramm beteiligt. Ich habe unter anderem die Apollo-Astronauten vor ihren Mondflügen eingewiesen, war aber auch an vielen unbemannten Missionen beteiligt. Meine Idee war es, an einem Raumschiff eine friedliche Botschaft der Menschheit anzubringen, die von einer außerirdischen Intelligenz verstanden werden könnte. Deshalb entwickelte ich federführend die goldenen Displayplatten für Voyager 1 und 2. Außerdem hatte ich, als die Voyager-Sonde ihre primäre Missionsziele erfüllt hatte, die Idee, die Kamera um 180 Grad zu drehen und ein Familienporträt unseres Sonnensystems zu erstellen. Im Februar 1990 machte die Voyager 1 diese Aufnahmen. Die berühmteste davon zeigt die Erde aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung als blassblauen Punkt im Sonnenlicht. Der sogenannte Blue Dot. Da muss man aber schon ganz genau hingucken. Ja. Und weil es hier gerade so schön reinpasst, wurde er auch darum gebeten, hier einen Ausschnitt aus einer Rede von ihm zu zitieren. Also klar übersetzt. Es ist uns gelungen, dieses Bild aus dem tiefen Weltraum aufzunehmen. Und wenn man es betrachtet, sieht man einen Punkt. Dieser Punkt ist hier. Es ist unser Zuhause. Wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt. Die Gesamtheit aller unserer Freuden und Leiden. Tausende von sich selbst überzeugten Religionen, Ideologien und ökonomischen Doktrinen. Jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen, jeder König und Bauer, jedes verliebte junge Paar, jedes hoffnungsvolle Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Lehrer der Moral, jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort auf einem Staubkorn in einem Sonnenstrahl. Ich möchte und eine Welt, in der ich auf einer Toilette Schweine trinken kann, ohne Aufschlag zu kriegen. Hinweis 11. Gemeinsam mit meiner dritten und letzten Frau schrieb ich den Roman Contact. Dessen Verfilmung mit Jodie Foster, deren Veröffentlichung ich leider nicht mehr erlebte, ist mir gewidmet. Noch ein Tipp? Ein außergewöhnlicher Film. Ich komme langsam davon ab, dass man es wissen müsste. Mein Name ist Carl Sagan. Ja, ich sag ja. Ich glaube, ich komme langsam davon ab, dass man es eigentlich wissen müsste. Und ich komme davon ab, dass ich mir das merken kann, weil den habe ich wirklich noch nie gehört. Der ist, glaube ich, war das nicht einer von Street Fighter? Ich glaube, gerade in den USA ist der einfach durch dieses Unser Kosmos unheimlich bekannt. Und eigentlich fast noch krasser als der, wie heißt der, ist das nicht Neil deGrasse Tyson? Naja, doch. Also, wenn du Neil deGrasse Tyson meinst. Genau, genau. Ja, der ist so, das ist immer eine gute Antwort. Genau, also so, ich glaube, das ist eigentlich der nochmal mal 10 für seine Zeit, in der er gewirkt hat. Okay. Also von der Medienpräsenz her, einfach dieses, ja. Unser Kosmos ist ein so viel zitiertes Ding in den USA. Aber klar. Ja. Aber schön, was man da alles über die Person erfahren hat, finde ich. Hast du uns mal wieder ganz schön dumm dastehen lassen jetzt hier, Stefan. Danke. Vielen Dank für die schöne Ausformulierung. Und bis zum nächsten Mal. Denn wie immer, mein Vater hat 3 grunzende Schweine. Ja, 1 schwarz, 1 braun, 1 hat kurze Beine. Tschüss. Ich kann so nicht arbeiten. Der lustige Glückshase. Mit dem Märchen eine Mümpfe ein. Das war ein geiler Film. Ah, Schluss jetzt.